Mir aber hatten die Ablehnung und die Sabotage meines Wollens von allen Seiten wiederum nur zu klar gezeigt, dass die Hetze gegen meine Person infolge meines Eintretens für die völkische Bewegung, meines Ringens gegen die Juden und die separatistischen Absichten der Bayerischen Volkspartei und damit Roms sich noch vertieft, ja auch in Offizierskreisen vermehrt um sich gegriffen hatte. Die Furcht vor mir machte Deutsche geradezu besinnungslos töricht. Nationale Deutsche und Offiziere standen hier an der Spitze. Aber ich erkannte so die Wühlarbeit meiner Feinde, das heißt der Feinde deutschen Lebenswillens und wer hinter ihnen stand. Bald sollte der passive Widerstand überhaupt seinem Ende entgegengehen. Der römische Papst hatte durch seinen Abgesandten im Ruhrgebiet, den Prälaten Testa, die Weisung zur Einstellung des passiven Widerstandes gegeben. Es war erschütternd für mich zu hören, dass junge römischgläubige Deutsche, die bisher sich im passiven Widerstand erfolgreich getätigt hatten, wie mir nun mitgeteilt wurde, auf einmal meinten, sie könnten ihr Wirken nicht weiter fortführen, der römische Papst habe ein Handeln im Sinne des passiven Widerstandes verboten. Bald wirkte auch Nuntius Pacelli, der glatte, schlanke, hochgewachsene Italiener, im gleichen Sinne bei der Reichsregierung. Ich hatte Gelegenheit, den Nuntius Pacelli gelegentlich eines Empfanges zur Feier eines Militärjubiläums des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold von Bayern zu beobachten, wie zum Beispiel die Prinzessinnen des Wittelbachischen Hauses ihm die Hand küssten. Er machte eine gute Figur dabei und nahm alle Ehrungen, die ihm zuteil wurden, als Selbstverständlichkeit hin. Ich erschrak vor der Demut der Deutschen gegenüber diesem italienisch-blütigen Priester. In diesen Deutschen schwieg das Rasseerbgut. Pacelli hasste den Preußen Ludendorff. Ich las einmal seine kurzen Ausführungen über mich in irgendeinem Blatte. Leider habe ich es nicht mehr im Besitz. Aber Nachstehendes vermag ich anzuführen. Der auf so merkwürdige Weise um das Leben gekommene Maler Eisfeld hatte einen Auftrag erhalten, den Nuntius Pacelli zu malen. Er war mit ihm dieser halb auch in eine Gesellschaft eingeladen. Auf ihr fielen bei Tisch von Seiten der römischgläubigen Gastgeberin Schmähworte über mich. Maler Eisfeld verbat sich diese Worte. Er wäre ein Verehrer meines Hauses. Bei der Verabschiedung von der Wirtin äußerten sich die höchsten Vertreter der römischen Priesterkaste, sie hätten sich gefreut, in diesem Hause so gesunde Ansichten zu hören. Dem Maler Eisfeld aber wurde der Auftrag genommen. Die Gefahr des römischen Papsttums für den Bestand des Volkes und Staates stand riesengroß vor mir. Umso höher bewertete ich die Gefahren, die mir für den Bestand des Staates in München immer wieder offensichtlich entgegentraten. Der Fuchs-Machhaus-Prozess erreichte sein Ende. Die Zusammenarbeit mit französischen Agenten und dem französischen Gesandten in München, Dart, war voll erwiesen. Machhaus lag schon lange in der Erde. Fuchs wurde mit schwerer Zuchthausstrafe bedacht. Andere erhielten kleinere Strafen. Aber es herrschte nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Deutschen das Gefühl, dass recht viel vertuscht worden war. Die Geschlossenheit des Volkes gegenüber dem Rureinfall Poincarés ließ immer mehr nach. Der Widerstand brach allmählich zusammen. England vermittelte zwischen Berlin und Paris. Schon hatte er 100 Tote gekostet, 10 Todesurteile waren ausgesprochen, von denen nur das an Schlageder vollzogen worden war. 110.000 Personen waren ausgewiesen. Die wirtschaftliche Lage im Ruhrgebiet wie im ganzen besetzten Gebiet wurde immer unerträglicher. Auch in den Unbesetzten stieg die Verzweiflung. Die Inflation brachte weitere Verringerung der Kaufkraft der Mark und unbeschreibliche Not für das Volk. Die bisherigen Regierungsparteien standen wieder einmal gegeneinander und die Sozialdemokraten drängten mehr zur Macht. Im August stürzte das Kabinett Kuno. Stresemann wurde sein Nachfolger. Er war kurz vorher Freimaurer geworden und zwar Mitglied der großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln. Zugleich übernahm er das Auswärtige Amt. Nun konnte die Erfüllungspolitik nach den Weisungen der Freimaurer und des Juden und des sich zurückhaltenden Roms rücksichtslos weitergeführt werden. Der passive Widerstand versumpfte immer mehr. Am 26.09. wurde er endgültig abgebrochen. Der deutsche Niedergang war vollständig. Weit über völkische Kreise hinaus regte sich deutscher Lebenswille, der, wie ich bald zeigen werde, natürlich wieder einmal von überstaatlichen Mächten und ihren Helfershelfern, diesmal von der römischen Ordnungszelle Bayern, missbraucht werden sollte. In der ernsten Lage unseres Volkes erreichte die Zeit der deutschen Tage ihren Höhepunkt. Nichts war für mich bezeichnender für unseren Niedergang als die Notwendigkeit der Feier deutscher Tage. Hätte doch jeder Tag ein deutscher Tag sein sollen, allerdings nicht mit Feiern, sondern durch betätigtes Bekennen zum deutschen Lebenswillen. Am 1. und 2. September war ein solcher deutscher Tag in Nürnberg. Die Kampfverbände Bayerns, zahlreiche vaterländische Verbände und viele Zehntausende nahmen an ihm teil. Am Abend des 1. September fanden zahlreiche Versammlungen statt. Ich selbst sprach in einer großen Halle und besuchte an diesen und am nächsten Tag auch andere Veranstaltungen, so der Reichsflagge, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und des Bundes Oberland. In jener Halle führte ich Nachstehendes aus.